Viel Glück und gute Reise! Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was meinst du denn? Ist doch alles klar. Da fährt ein Schiff mit den tapfersten... Wohl eher den lautesten. Pinguin unserer Stadt, um unseren König zu befreien. Ist dir überhaupt aufgefallen, dass dieser Oberheini gar nicht auf meine Kritik eingegangen ist? Der hat einfach alle Beiträge, die er nicht mochte, übergangen. Ich finde, dass man das einfach nochmal ausdiskutieren sollte. Deine Kritik war aber auch unsinnig. Jeder weiß doch. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber lass uns das doch mal ganz rational durchdenken. Also, erstens, fandest du es nicht auch ein wenig seltsam, dass hier alles so glatt gelaufen ist? Denk doch mal nach. Der König wurde entführt und wenige Augenblicke später hat man alle Bürger dieser Stadt zusammengetrommelt, um ihnen sofort einen ach so perfekten Plan aufzutischen. Na, du musst doch immer an allem herummeckern. Es gab eine Versammlung und ganz demokratisch wurde über unser Handeln abgestimmt. Zweitens, kannst du dir wirklich vorstellen, dass sich Eichhörnchen bis zum Südpol durchschlagen, um einen König der Pinguine zu entführen? Und? Denkst du nicht, dass es hier vielleicht doch ein wenig zu kalt für diese Tiere ist? Und drittens, ich bitte dich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auch nur irgendetwas von solchen Pirateneichhörnchen gesehen, gehört oder gelesen. Ach, Malia, auch wenn es nicht allzu häufig ist, aber dieses Mal glaube ich es besser zu wissen als du. Ich weiß nämlich alles über die gefährlichen Pirateneichhörnchen. Was sie wollen, wo sie wohnen, was sie alles für schreckliche Dinge machen und natürlich, dass sie auch gefährlich sind. Hast du denn nie das Lied über die Pirateneichhörnchen gehört? Was denn für ein Lied? Du weißt es wirklich nicht? Na gut. Tief im Walde kein Licht wohnt. Hör mir zu und du bleibst verschont. Siehst du sie, ist es schon vorbei. Ohne zu zögern hauen sie dich zu Brei. Kleine Seele gefärbt vom Blut. Vom Kopf bekommen sie nie genug. Das sind Piraten, Pirateneichhörnchen. Pirateneichhörnchen. Och, Malik, das sind doch nur lächerliche Gruselgeschichten, die kleinen Pinguinen Angst machen sollen. Also eine solche Frechheit verbitte ich mir. Wie können sie nur so ignorant sein? Diese Piraten sind eine ernstzunehmende Gefahr für uns. Mein eigener Großvater wurde einmal von ihnen verfolgt und um ein Haar hätten sie ihn sogar geschnappt. Wollen Sie etwa behaupten, dass er das alles nur erfunden hat? Ihre Angstlosigkeit und Arroganz wird Ihnen und wahrscheinlich auch uns irgendwann nach Tür zu stehen kommen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was diese Ungeheuer alles mit Ihnen anstellen könnten, wenn die sie erstmal gefasst haben. Ach, ich danke Ihnen für Ihre ermahnenden Worte. Malik, komm mit, ich muss mit dir reden. Was ist denn mit denen los? Sind die denn auf einmal alle verrückt geworden? Ich glaube, dass die Leute besonders bei dem Thema sehr sensibel sind. Du würdest doch sicher auch ganz schön wütend werden, wenn dir jemand klar machen will, dass die Erde flach ist und Schneeflocken von unten nach oben fliegen. Das ist es! Malik, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du mit mir auf eine große Reise gehen würdest, mit mir gemeinsam Gefahren durchstehen müsstest und weltbewegende Rätsel lösen könntest, was würdest du sagen? Ich würde sagen, auf geht's! Und wohin geht die Reise? Zu den Pirateneichhörnchen. Bitte was? Das kann unmöglich dein Ernst sein. Doch, Malik. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier irgendetwas faul ist und dass es auf keinen Fall Pirateneichhörnchen waren, die unseren König geklaut haben. Malia, da wirst du wohl alleine gehen müssen. Ich werde auf keinen Fall mitkommen. Ich bin da nicht lebensmüde. Ich bitte dich, ohne deine Kenntnis von diesen Wesen und deine schlauen Ideen wäre ich doch ganz alleine aufgeschmissen und würde wahrscheinlich auch nicht mehr den Weg zurückfinden. Oh je. Also gut, ich komme mit. Sobald aber Pirateneichhörnchen zu sehen, zu hören oder zu riechen sind, nehme ich sofort Reißaus. Aber was ist mit Nivi, sobald sie erfährt? Nein, Sie kann nicht mitkommen. Wie sollen wir das denn vor ihren Eltern verantworten? Und außerdem ist es viel zu gefährlich für unsere kleine Nivi. Ich werde ihr einfach einen Brief schicken, wenn wir weg sind, ja? Und bis dahin, kein Wort zu Nivi, okay? Na gut, wann brechen wir auf? Gleich morgen früh. Bin mal gespannt, wie die sich rausreden wollen, wenn sie erfahren, dass es gar keine Pirateneichhörnchen gibt. Thank you.